Abschnitt 7 aus David Copperfield, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 10. Kapitel, Teil 2. Mr. Barkis Liebeswerbung war von ganz eigentümlicher Art. Er sprach selten ein Wort, sondern saß meistens beim Feuer ziemlich in derselben Stellung wie in seinem Wagen und glotzte Peggotty an, die ihm gegenüber saß. Eines Abends nahm er, von Liebe begeistert, heftig das Stückchen Wachslicht weg, steckte es in die Westentasche und nahm es mit. Nach diesem Vorfalle war seine Hauptfreude, es, wenn es gebraucht wurde, aus der Tasche zu holen, was nicht ganz leicht war, denn es war unterdessen halb geschmolzen und klebte regelmäßig an dem Futter der Tasche fest. Er schien sich bei uns sehr zu gefallen und durchaus nicht berufen zu fühlen, zu sprechen. Selbst wenn er Peggotty spazieren führte, kümmerte er sich schwerlich darum, denn er begnügte sich dann manchmal zu fragen, ob sie wohlauf sei. Und ich erinnere mich, dass sich Peggotty manchmal, wenn er fort war, die Schürze vors Gesicht hielt und eine halbe Stunde lang lachte. In der Tat freuten wir uns alle mehr oder weniger, mit Ausnahme der unglücklichen Mrs. Gummidge, deren Brautstand von ganz ähnlicher Art gewesen sein muss, denn sie wurde immer an ihren Alten erinnert. Endlich, als der letzte Tag meines Besuchs nahe war, erfuhr ich, dass Peggotty und Mr. Barkis zusammen eine Reise machen und Emily und ich sie begleiten sollten. In Erwartung des Vergnügens eines ganzen Tages und Emmelines hatte ich die Nacht vorher nur wenig Ruhe. Schon frühzeitig waren wir alle auf den Beinen und während wir noch beim Frühstücke saßen, erschien Mr. Barkis in einem Wagen in der Ferne. Peggotty hatte wie gewöhnlich ihre netten, bescheidenen Trauerkleider an, aber Mr. Barkis blühte in einem neuen blauen Rocke, zu dem ihm der Schneider so reichlich Maß genommen, dass die Ärmelaufschläge im kältesten Wetter Handschuhe unnötig gemacht hätten, während der Kragen so hoch war, dass er seine Haare auf dem Scheitel emporsträubte. Die gelben Knöpfe waren von der größten Art. Vervollständigt mit hellen Beinkleidern und einer gelben Weste hielt ich Mr. Barkis für ein Wunder von Vornehmheit. Als wir alle reisefertig vor der Tür standen, fand ich, dass Mr. Peggotty einen alten Schuh hatte, der des Glückes wegen hinter uns hergeworfen werden sollte und den wir zu diesem Zwecke Mrs. Gummidge anboten. »Nein, lieber sollte es jemand anderes tun«, sagte Mrs. Gummidge. »Ich bin immer ein einsames und verlassenes Geschöpf gewesen und alles, was mich an ein Geschöpf erinnert, das nicht einsam und nicht verlassen ist, geht konträr mit mir.« »Komm, Alte«, rief Mr. Peggotty, »hier, nimm und wirf ihn.« »Nein, Daniel«, erwiderte Mrs. Gummidge und schüttelte den Kopf mit tränenden Augen. »Wenn ich weniger fühlte, könnte ich mehr tun. Du fühlst nicht wie ich, Daniel. Die Sachen gehen nicht konträr mit dir und du nicht mit ihnen. Du solltest es lieber selbst tun.« Aber hier rief Peggotty, die mit großer Eilfertigkeit von einem zum anderen gegangen war und alle geküsst hatte, aus dem Wagen, wo wir jetzt alle waren, Emily und ich auf zwei kleinen Stühlen nebeneinander, dass Mrs. Gummidge es verrichten müsse. Dem gehorchte Mrs. Gummidge und warf leider einen traurigen Schatten auf den festlichen Charakter unserer Reise, indem sie in Tränen ausbrach und mit der Erklärung, dass sie wisse, aller Welt zu Last zu sein, Ham in die Arme sank. Wir traten unterdessen unsere Reise an, und das Erste, was wir taten, war, dass wir vor einer Kirche stillhielten, wo Mr. Barkis das Pferd an ein Gitter band und mit Peggotty hineinging, während Emily und ich im Wagen blieben. Ich ergriff diese Gelegenheit, um meinen Arm um Emmelines Taille zu legen und ihr vorzuschlagen, dass, da ich bald weggehen müsse, wir uns recht gut sein und den ganzen Tag recht glücklich sein wollten. Da die kleine Emily beistimmte und mir erlaubte, sie zu küssen, fasste ich mir ein Herz und sagte ihr, dass ich niemals eine andere lieben könnte und dass ich bereit sei, das Blut jeder Person zu vergießen, die nach ihrer Liebe zu streben wagte. Wie die kleine Emily darüber scherzte, wie gesetzt und als ob sie unendlich viel älter und klüger wäre als ich. Sie sagte, ich sei ein törichtes Kind und lachte dann so liebreizend, dass ich den Schmerz über die demütigende Benennung in der Freude, sie anzusehen, vergaß. Mr. Barkis und Peggotty blieben lange in der Kirche, kamen aber endlich wieder heraus und dann fuhren wir hinaus aufs Land. Unterwegs wendete sich Mr. Barkis an mich und sagte, indem er schlau ein Auge zudrückte, »Was für einen Namen habe ich im Wagen angeschrieben?« »Clara Peggotty«, antwortete ich. »Welchen Namen sollte ich jetzt hinschreiben?« »Clara Peggotty noch einmal«, meinte ich. »Clara Peggotty Barkis«, erwiderte er und lachte, dass der ganze Wagen wackelte. Mit einem Worte, sie waren verheiratet und waren zu keinem anderen Zweck in die Kirche gegangen. Peggotty hatte gewünscht, dass es ohne Aufsehen geschehe und keine Zeugen zu der Feierlichkeit eingeladen. Sie war etwas verlegen, als Mr. Barkis plötzlich mit der Wahrheit herausplatzte und konnte mich nicht genug umarmen, um mir ihre unveränderte Liebe zu zeigen, aber sie wurde bald gefasster und sagte, sie sei froh, dass alles vorbei sei. Wir hielten an einem kleinen Wirtshaus an einer Nebenstraße, wo wir erwartet wurden und ein recht gutes Mittagsmahl einnahmen und den Tag recht angenehm zubrachten. Wenn Peggotty jeden Tag einmal in den letzten 10 Jahren geheiratet hätte, so hätte sie nicht unbefangener sein können. Sie war ganz wie immer und machte mit mir und der kleinen Emily vor dem Tee einen kleinen Spaziergang, während Mr. Barkis philosophisch seine Pfeife rauchte und in der frohen Erwartung seines Glückes schwelgte. Jedenfalls vermehrte das seinen Appetit, denn ich erinnere mich noch ganz deutlich, dass er, obgleich er ziemlich viel Schweinebraten und Gemüse zu Mittag gegessen und mit 1 oder 2 jungen Hühnern nachgeholfen hatte, zum Tee noch einmal eine ziemliche Menge Schnitte Speck zu sich nahm. Ich habe mir seitdem oft gedacht, was für eine seltsame, unschuldige Hochzeit dies war. Bald nach Dunkelwerden stiegen wir wieder in den Wagen und fuhren gemütlich zurück, während wir die Sterne ansahen und von ihnen sprachen. Ich leitete hauptsächlich die Unterhaltung und klärte Mr. Barkis Geist in ganz erstaunlicher Weise auf. Ich erzählte ihm alles, was ich wusste, aber er würde alles geglaubt haben, was ihm zu sagen mir eingefallen wäre, denn er fühlte die größte Verehrung vor meiner gescheitert und sagte seiner Frau, so dass ich es hörte, ich sei ein Wunderkind. Als wir den Gegenstand der Sterne erschöpft hatten, oder vielmehr als ich die geistigen Fähigkeiten Mr. Barkis erschöpft hatte, benutzten die kleine Emily und ich ein altes Tuch zu einem Mantel, und so blieben wir während der übrigen Reise sitzen. Oh, wie sehr ich sie liebte! Welche Seligkeit, dachte ich, wenn wir verheiratet wären und hinaus in die weite Welt gingen, um unter den Bäumen und in den Feldern zu leben, niemals älter und klüger zu werden, immer Kinder zu bleiben, Hand in Hand im Sonnenschein über blumige Wiesen zu wandeln, abends im Schlummer der Kinderunschuld das Haupt auf das samtene Moos zu legen und nach unserem Tode von den Vögeln begraben zu werden. Ein solches Bild ohne einen Zug der Wirklichkeit in sich, glänzend von dem Lichte unserer Unschuld und unbestimmt wie die Sterne hoch oben, schwebte mir auf dem ganzen Wege vor. Es freut mich, dass 2 so unschuldige Herzen wie Emily und ich bei Peggottys Hochzeit waren. Wir erreichten noch bei guter Zeit wieder das alte Boot, und dort nahmen Mrs. und Mr. Barkis Abschied von uns und fuhren gemütlich nach ihrer eigenen Wohnung. Jetzt fühlte ich das erste Mal, dass ich Peggotty verloren hatte. Mit blutendem Herzen hätte ich mich unter jedem anderen Dache, das die kleine Emily nicht beschützte, zu Bett gelegt. Mr. Peggotty und Ham wussten recht gut, was ich im Kopfe hatte, und hatten ein Abendessen und ihre gastlichen Gesichter bereit, um mich zu zerstreuen. Die kleine Emily setzte sich neben mich auf den Koffer, das erste Mal, seitdem ich da war, und es war im Ganzen ein wundervoller Schluss zu einem wundervollen Tage. Die Flut war diesmal nachts, und bald nachdem wir uns schlafen gelegt, fuhren Mr. Peggotty und Ham zum Fischen aus. Ich fühlte mich sehr geschmeichelt, in dem einsamen Hause allein als Beschützer Emilins und der Mrs. Gummidge zurückgelassen zu sein, und wünschte nur, dass ein Löwe oder eine Schlange oder ein anderes gräuliches Ungeheuer uns angriffe und ich es vernichten und mich mit Ruhm bedecken könnte. Aber da für diesen Abend nichts von dieser Art auf den Dünen von Yarmouth herumstreifte, so träumte ich, um den Mangel möglichst zu ersetzen, von Drachen bis zum Morgen. Mit dem Morgen kam Peggotty, die mich wie gewöhnlich unter dem Fenster rief, als ob Mr. Barkis, der Fuhrmann, von Uranfang an nichts als ein Traum gewesen wäre. Nach dem Frühstück nahm sie mich mit zu sich, und es war ganz herrlich bei ihr. Von allem, was ich dort sah, machte ein altes Büro von dunklem Holz in der Putzstube, als Wohnstube diente die mit Ziegelsteinen gepflasterte Küche, den tiefsten Eindruck auf mich, dessen Deckel zurückgeschlagen zu einem Pulte wurde, auf dem eine große Quartausgabe von Fox Märtyrerbuch lag. Dieses kostbare Buch, von dem ich kein Wort mehr weiß, entdeckte und studierte ich sogleich, und ich besuchte später nie das Haus, ohne auf einen Stuhl zu steigen, den Schrank zu öffnen, die Arme auf das Pult zu legen und das Buch zu verschlingen. Ich glaube, mich erbauten am meisten die vielen Bilder, die alle Arten von Martern darstellten, aber die Märtyrer und Peggottys Haus sind seitdem in meiner Seele unzertrennlich voneinander gewesen. Ich nahm an diesem Tage von Mr. Peggotty und Ham und Mrs. Gummidge und der kleinen Emily Abschied und brachte die Nacht bei Peggotty zu in einem Kämmerchen unter dem Dache. Das Krokodilenbuch lag in einem Fache neben dem Bette, das immer mein Zimmer sein und immer in demselben Zustande bleiben sollte. »Solange ich lebe, lieber David, und dieses Haus habe«, sagte Peggotty, »sollst du es vorfinden, als ob ich dich jede Minute erwartete. Es soll jeden Tag bereit sein, wie ich dein altes kleines Zimmer bereit hielt, und selbst wenn du nach China gingest, soll es während der ganzen Zeit, wo du abwesend bist, immer bereit gehalten werden.« Ich fühlte von ganzem Herzen die Wahrheit und Beständigkeit meiner lieben alten Pflegerin und dankte ihr so gut ich konnte. Das war nicht sehr viel, denn sie sagte es mir, die Hände um den Hals geschlungen, an dem Morgen, wo ich in dem Wagen mit ihr und Mr. Barkis nach Hause fuhr. Der Abschied war nicht leicht, und es war für mich ein seltsamer Anblick, den Wagen mit Peggotty fortfahren zu sehen, während ich unter den alten Rüstern vor dem Hause stand, wo kein Gesicht mich mit Liebe oder Zuneigung ansah. Und jetzt verfiel ich in einen Zustand der Vernachlässigung, auf welchen ich nicht ohne Mitleid zurückblicken kann. Ich stand ganz einsam da, ohne freundliche Berücksichtigung, ohne Gesellschaft von anderen Knaben meines Alters, ohne eine andere Gesellschaft als meine eigenen trüben Gedanken, die selbst jetzt noch, wo ich dieses schreibe, einen Schatten auf das Papier zu werfen scheinen. Was hätte ich darum gegeben, wenn man mich wieder in die strengste Schule geschickt, wenn man mir nur etwas oder irgendwo gelehrt hätte? Keine solche Hoffnung schimmerte mir. Sie hatten mich nicht gern, und sie übersahen mich hartnäckig und mürrisch. Ich glaube, Mr. Murdstone hatte damals sehr wenig Mittel, aber das tut wenig zur Sache. Er konnte mich nicht ausstehen, und indem er mich vernachlässigte, glaube ich, wollte er vergessen, dass ich einen Anspruch an ihn hatte, und das gelang ihm. Man misshandelte mich nicht, man schlug mich nicht, man tadelte mich nicht, aber das Unrecht, das ich litt, hatte keine Unterbrechung und wurde mir in systematischer, leidenschaftlicher Weise zugefügt. Tag für Tag, Woche nach Woche, Monat nach Monat wurde ich kalt vernachlässigt. Ich wundere mich manchmal, wenn ich daran denke, was sie getan hätten, wenn ich krank geworden wäre, ob sie mich in meinem einsamen Zimmer hätten schmachten lassen oder ob mich jemand gepflegt hätte. Wenn Mr. und Miss Murdstone zu Hause waren, speiste ich mit ihnen. In ihrer Abwesenheit aß und trank ich allein. Zu allen Zeiten trieb ich mich ganz unbeachtet im Hause und in dessen Nähe herum. Nur trugen sie Sorge, dass ich keine Bekanntschaften machte. Vielleicht dachten sie, ich könnte gegen jemand klagen. Aus diesem Grunde war es mir wahrscheinlich nur selten erlaubt, einen Nachmittag mit Mr. Chillip zu verleben, obgleich er mich sehr oft einlud. Aus demselben Grunde war es mir nur selten gestattet, Peggotty zu besuchen. Ihrem Versprechen getreu kam sie entweder die Woche einmal zu mir oder sie traf mich irgendwo und kam nie mit leeren Händen. Aber wie viele, viele Male täuschte ich mich bitter in der Hoffnung, Erlaubnis zu erhalten, sie in ihrer Wohnung zu besuchen. Ein paar Mal wurde es mir gestattet, und da erfuhr ich, dass Mr. Barkis etwas knickerig war und viel Geld in einem Koffer unter seinem Bette aufbewahrte, der seiner Angabe nach voll Kleider war. Mit so zäher Bescheidenheit verbargen sich seine Reichtümer in diesem Koffer, dass die kleinste Summe nur durch List herauszulocken war, und Peggotty musste mühsam einen langen Plan, eine wahre Pulververschwörung wegen jeden Sonnabendmarktgeldes entwerfen. Während dieser ganzen Zeit fühlte ich so sehr das Verschwinden aller Hoffnungen, die ich gehegt, und meine gänzliche Vernachlässigung, dass ich mich ohne die alten Bücher höchst elend befunden hätte. Sie waren mein einziger Trost, und ich war ihnen so treu wie sie mir und las sie, ich weiß nicht, wie viele Male durch. Ich komme jetzt zu einer Periode meines Lebens, die ich nie vergessen kann, solange ich lebe, und deren Erinnerung mir oft ungerufen wie ein Gespenst erschienen ist und glücklichere Zeiten getrübt hat. Ich war in meiner gewöhnlichen, zwecklosen und träumerischen Weise eines Tages umhergestreift, als ich bei dem Biegen um eine Ecke in der Nähe unseres Hauses unvermutet auf Mr. Murdstone, begleitet von einem Herrn, stieß. Ich wurde verlegen und wollte vorbeigehen, als der Herr rief: »Was, Brooks?« »Nein, Sir, David Copperfield«, sagte ich. »Sei still«, sagte der Herr, »du bist Brooks von Sheffield, das ist dein Name.« Bei diesen Worten sah ich mir den Herrn genauer an. Da mir jetzt auch sein Lachen ins Gedächtnis kam, erkannte ich in ihm Mr. Quinion, den ich damals mit Mr. Murdstone in Lowestoft besucht hatte. »Und was machst du und wo gehst du in die Schule, Brooks?« sagte Mr. Quinion. Er legte seine Hand auf meine Schulter und drehte mich um, damit ich mit ihm gehe. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte, und blickte zweifelnd Mr. Murdstone an. »Er ist jetzt zu Hause«, sagte letzterer. »Er geht gar nicht in die Schule. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Es ist ein schwieriger Fall.« Der alte, falsche Blick ruhte ein Weilchen auf mir, und dann zog er grollend die Brauen zusammen, als er sich mit Widerwillen von mir wegwandte. »Hm«, sagte Mr. Quinion und sah uns beide an. »Schönes Wetter.« Eine Pause folgte, und ich überlegte, wie ich mich von ihm am besten losmachen und fortgehen könnte, als er sagte: »Ich glaube, du bist noch ein ziemlich fixer Kerl. Hey, Brooks?« »Ja, er ist fix genug«, sagte Mr. Murdstone ungeduldig. »Ich rate Ihnen, lassen Sie ihn gehen. Er wird's Ihnen nicht dank wissen, dass Sie ihn hier festhalten.« Mr. Quinion ließ mich los, und ich beeilte mich, nach Hause zu kommen. Als ich mich an der Gartentüre umdrehte, sah ich, dass Mr. Murdstone am Kirchhofe stehen geblieben war und dass Mr. Quinion mit ihm sprach. Sie sahen mir beide nach, und ich merkte, dass sie von mir sprachen. Mr. Quinion blieb diese Nacht bei uns. Nach dem Frühstück am nächsten Morgen wollte ich eben das Zimmer verlassen, als mich Mr. Murdstone zurückrief. Er ging dann feierlich nach einem anderen Tische, wo seine Schwester an ihrem Schreibepult saß. Mr. Quinion sah, die Hände in die Taschen gesteckt, zum Fenster hinaus, und ich stand vor ihnen und sah sie alle an. »David«, sagte Mr. Murdstone, »für die Jugend ist dies eine Welt der Tat, aber keine Welt zum Brüten und Nichtstun, wie du es machst«, fügte seine Schwester hinzu. »Jane Murdstone, überlasse es mir, wenn es dir gefällig ist. Ich sage, David, für die Jugend ist dies eine Welt der Tat und nicht zum Brüten und Nichtstun. Hauptsächlich für einen Knaben von deinem Charakter, der sehr der Zucht bedarf und dem kein größerer Dienst geleistet werden kann, als wenn man ihn zwingt, sich der Art und Weise der arbeitenden Welt anzuschließen und seinen Trotz zu brechen. Denn mit Trotz ist es hier nichts, sagte seine Schwester. Er muss geduckt werden, und geduckt soll er werden. Er warf ihr einen halb abmahnenden, halb billigenden Blick zu und fuhr fort, »Ich glaube, du weißt, David, dass ich nicht reich bin. Jedenfalls weißt du es jetzt. Du hast schon eine ziemliche Erziehung erhalten. Erziehung ist eine teure Sache, und selbst wenn das nicht der Fall wäre und ich das Geld dazu hätte, halte ich es nicht für vorteilhaft, für dich in einer Schule zu sein.« Was vor dir ist, ist ein Ringen mit der Welt, und je eher du damit anfängst, desto besser. Ich glaube, ich dachte daran, dass ich das Ringen in meiner Weise schon begonnen hatte. Jedenfalls denke ich es jetzt. Du hast wohl von dem Comptoir gehört, sagte Mr. Murdstone. Das Comptoir, Sir? Wiederholte ich. Von Murdstone und Grimbys Weingeschäft, erwiderte er. »Ich glaube, ich habe etwas davon gehört, Sir«, sagte ich, »aber ich weiß nicht wann.« »Darauf kommt es nicht an«, gab er zur Antwort. »Mr. Quinion führt das Geschäft.« Ich sah den Letzteren, der immer aus dem Fenster sah, ehrerbietig an. »Mr. Quinion meint, dass er noch ein paar Knaben beschäftigen kann und dass er keinen Grund sieht, warum er dich nicht auch unter denselben Bedingungen beschäftigen sollte.« »Da er keine anderen Aussichten hat, Murdstone«, bemerkte Mr. Quinion halblaut und sah sich nach uns um. Ohne zu beachten, was er sagte, fuhr Mr. Murdstone mit ungeduldiger, fast ärgerlicher Gebärde fort. »Diese Bedingungen sind, dass du so viel verdienst, dass du Essen, Trinken und Taschengeld hast. Deine Wohnung, die ich besorge, bezahle ich, auch deine Wäsche.« »Deren Anzahl ich festsetzen werde«, sagte seine Schwester. »Für deine Kleider soll auch gesorgt werden«, sagte Mr. Murdstone, »da du für die erste Zeit sie nicht aus eigenen Mitteln wirst schaffen können. Du gehst jetzt also mit Mr. Quinion nach London, David, um das Leben selbstständig zu beginnen.« »Kurz, du bist versorgt«, bemerkte seine Schwester, »und wirst deine Pflicht tun.« Obgleich ich recht gut einsah, dass man weiter nichts im Auge hatte, als mich loszuwerden, so weiß ich doch nicht mehr recht, ob mich die Entfremdung betrübte oder freute. Ich glaube, ich war so verwirrt, dass ich zwischen beiden Empfindungen hin und her schwankte. Auch hatte ich nicht viel Zeit, mit meinen Gedanken klar zu werden, da Mr. Quinion den nächsten Morgen abreisen sollte. Ich sehe mich eines Morgens in einem sehr abgetragenen weißen Hute mit einem schwarzen Flor, in einer schwarzen Jacke und ein paar steifen Manchester-Hosen, welche Miss Murdstone für die beste Rüstung für die Beine in dem Ringen mit der Welt hielt, das ich jetzt beginnen sollte. Seht mich in diesem Aufzug und mit meinem alles in einem kleinen Koffer, ganz allein ein einsames, verlassenes Kind, wie Mrs. Gummidge gesagt hatte, in dem Wagen, der Mr. Quinion nach Yarmouth brachte. Seht, wie unser Haus und die Kirche in der Ferne kleiner werden. wie das Grab unter dem Baume von dazwischenliegenden Gegenständen verdeckt wird, wie der Kirchturm nicht mehr über meinem alten Spielplatz hinausragt und der Himmel leer ist. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 1. Dezember 2024.